Abend von Andreas Gryphius, gelesen für LibriVox.org von Christian. Abend. Der schnelle Tag ist hin, die Nacht schwingt ihre Fahnen und führt die Sternen auf. Der Menschen müde Scharen verlassen Feld und Werk. Wo Tier und Vögel waren, trauert itzt die Einsamkeit. Wie ist die Zeit vertan? Der Port naht mehr und mehr sich zu der Glieder Kahn. Gleich wie dies Licht verfiel, so wird in wenig Jahren ich, du und was man hat und was man sieht, hinfahren. Dies Leben kömmt mir vor als eine Rennebahn. Lass, höchster Gott, mich doch nicht auf dem Laufplatz gleiten. Lass mich nicht Ach, nicht Pracht, nicht Lust, nicht Angst verleiten. Dein ewig heller Glanz sei vor und neben mir. Lass, wenn der müde Leib entschläft, die Seele wachen, und wenn der letzte Tag wird mit mir Abend machen, so reiß mich aus dem Tal der Finsternis zu dir. Ende von Abend. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Wer wusste je das Leben recht zu fassen? Von August von Platen, gelesen für LibriVox.org von Rolf Kaiser, Bochum, Deutschland, Januar 2009. Wer wusste je das Leben recht zu fassen? Wer hat die Hälfte nicht davon verloren, im Traum, im Fieber, im Gespräch mit Toren, in Liebesqual, im leeren Zeitverprassen? Ja, der sogar, der ruhig und gelassen mit dem Bewusstsein, was er soll, geboren, frühzeitig einen Lebensgang erkoren, muß vor des Lebens Widerspruch erblassen. Denn jeder hofft doch, daß das Glück ihm lache. Allein das Glück, wenn's wirklich kommt, ertragen, ist keines Menschen, wäre Gottes Sache. Auch kommt es nie, wir wünschen bloß und wagen. Dem Schläfer fällt es nimmermehr vom Dache. Und auch der Läufer wird es nicht erjagen. Ende von Wer wusste je das Leben recht zu fassen? Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Es liegt an eines Menschen Schmerz von August von Platen, gelesen für LibriVox.org von Rolf Kaiser, Bochum, Deutschland, Januar 2009. Es liegt an eines Menschen Schmerz, an eines Menschen Wunde nichts. Es kehrt an das, was Kranke quält, sich ewig der Gesunde nichts. Und wäre nicht das Leben kurz, das stets der Mensch vom Menschen erbt, so gäb's Beklagenswerteres auf diesem weiten Runde nichts. Einförmig stellt Natur sich her, doch tausendförmig ist ihr Tod. Es fragt die Welt nach meinem Ziel, nach deiner letzten Stunde nichts. Und wer sich willig nicht ergibt dem ehrenen Lose, das ihm dräut, der zürnt ins Grab sich rettungslos und fühlt in dessen Schlunde nichts. Dies wissen alle, doch vergisst es jeder gerne jeden Tag. So komme denn in diesem Sinn hinfort aus meinem Munde nichts. Vergesst, dass euch die Welt betrügt und dass ihr Wunsch nur Wünsche zeugt. Lasst eurer Liebe nichts entgehen, entschlüpfen eurer Kunde nichts. Es hoffe jeder, dass die Zeit ihm gebe, was sie keinem gab. Denn jeder sucht ein All zu sein. Und jeder ist im Grunde nichts. Ende von Es liegt an eines Menschen Schmerz. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Mittag von Andreas Gryphius. Gelesen für LibriVox.org von Christian. Mittag. Auf, Freunde, lasst uns zu der Tafel eilen, indem die Sonne ins Himmels Mittel hält, und der von Hitz und Arbeit matten Welt sucht ihren Weg und unsern Tag zu teilen. Der Blumenzier wird von den Flammenpfeilen zu hart versehrt. Das ausgedörrte Feld wünscht nach dem Tau, der Schnitter nach dem Zelt. Kein Vogel klagt von seinen Liebesseilen. Itzt herrscht das Licht, der schwarze Schatten fleucht in eine Höhl, in welche sich verkreucht, den Schand und Furcht sich zu verbergen zwinget. Man kann dem Glanz des Tages ja entgehen, doch nicht dem Licht, das, wo wir immer stehen, uns sieht und riecht und Höll und Gruft durchdringet. Ende Mittag. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Morgensonett von Andreas Gryphius, gelesen für LibriVox.org von Christian. Morgensonett. Die ewig helle Schar will nun ihr Licht verschließen. Diane steht erblaßt, die Morgenröte lacht den grauen Himmel an. Der sanfte Wind erwacht und reizt das Federvolk, den neuen Tag zu grüßen. Das Leben dieser Welt eilt schon die Welt zu küssen und steckt sein Haupt empor. Man sieht der Strahlen Pracht nun blinkern auf der See. O dreimal höchste Macht, erleuchte den, der sich itzt beugt vor deinen Füßen. Vertreib die dicke Nacht, die meine Seele umgibt, die Schmerzenfinsternis, die Herz und Geist betrübt. Erquicke mein Gemüt und stärke mein Vertrauen. Gib, dass ich diesen Tag in deinem Dienst allein zubring, und wenn mein End und jener Tag bricht ein, dass ich dich, meine Sonn, mein Licht, mög ewig schauen. Ende von Morgensonett. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. San Marco von Rainer Maria Rilke, gelesen für LibriVox.org von Rolf Kaiser, Bochum, Deutschland, Januar 2009. San Marco, Venedig. In diesem Innern, das wie ausgehöhlt sich wölbt und wendet in den goldenen Smalten, rundkantig glatt, mit Köstlichkeit geölt, ward dieses Staates Dunkelheit gehalten und heimlich aufgehäuft, als Gleichgewicht des Lichtes, das in allen seinen Dingen sich so vermehrte, daß sie fast vergingen. Und plötzlich zweifelst du, vergehen sie nicht? Und drängst zurück die harte Galerie, die wie ein Gang im Bergwerk nah am Glanz der Wölbung hängt, und du erkennst die heile Helle des Ausblicks, aber irgendwie wehmütig messend ihre müde Weile im nahen Überstehen des Viergespanns. Ende von San Marco. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Wenn tiefe Schwermut meine Seele wieget, von August von Platen, gelesen für LibriVox.org von Rolf Kaiser, Bochum, Deutschland, Januar 2009. Wenn tiefe Schwermut meine Seele wieget, mag's um die Buden am Rialto flittern. Um nicht den Geist im Tande zu zersplittern, such ich die Stille, die den Tag besieget. Dann blick ich oft an Brücken angeschmieget, in öde Wellen, die nur leise zittern, wo über Mauern, welche halb verwittern, ein wilder Lorbeerbusch die Zweige bieget. Und wann ich, stehend auf versteinten Pfählen, den Blick hinaus ins dunkle Meer verliere, dem Fürder keine Dogen sich vermählen, dann stört mich kaum im schweigenden Reviere herschallend aus entlegenen Kanälen von Zeit zu Zeit ein Ruf der Gondoliere. Ende von Wenn tiefe Schwermut meine Seele wieget. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Es sehnt sich ewig dieser Geist, den Zweite, von August von Platen, gelesen für LibriVox.org von Rolf Kaiser, Bochum, Deutschland, Januar 2009. Es sehnt sich ewig dieser Geist ins Weite und möchte fürder, immer fürder streben. Nie könnt ich lang an einer Scholle kleben und hätt ein Eden ich an jeder Seite. Mein Geist, bewegt von innerlichem Streite, empfand so sehr in diesem kurzen Leben, wie leicht es ist, die Heimat aufzugeben, allein wie schwer zu finden eine zweite. Doch wer aus voller Seele hasst das Schlechte, auch aus der Heimat wird es ihn verjagen, wenn dort verehrt es wird vom Volk der Knechte. Weit klüger ist's, dem Vaterland entsagen, als unter einem kindischen Geschlechte das Joch des blinden Pöbelhasses tragen. Ende von Es sehnt sich ewig dieser Geist ins Weite. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Spätherbst in Venedig von Rainer Maria Rilke, gelesen für LibriVox.org von Rolf Kaiser, Bochum, Deutschland, Januar 2009. Spätherbst in Venedig. Nun treibt die Stadt schon nicht mehr wie ein Köder, der alle aufgetauchten Tage fängt. Die gläsernen Palaste klingen spröder an deinen Blick, und aus den Gärten hängt der Sommer wie ein Haufen Marionetten kopfüber müde umgebracht. Aber vom Grund aus alten Waldskeletten steigt Willen auf, als sollte über Nacht der General des Meeres die Galeeren verdoppeln in dem wachen Arsenal, um schon die nächste Morgenluft zu teeren mit einer Flotte, welche ruderschlagend sich drängt und jäh mit allen Flaggen tagend den großen Wind hat, strahlend und fatal. Ende von Spätherbst in Venedig. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Tristan von August von Platen, gelesen für LibriVox.org von Rolf Kaiser, Bochum, Deutschland, Januar 2009. Tristan. Wer die Schönheit angeschaut mit Augen, ist dem Tode schon anheimgegeben, wird für keinen Dienst auf Erden taugen, und doch wird er vor dem Tode beben, wer die Schönheit angeschaut mit Augen. Ewig währt für ihn der Schmerz der Liebe, denn ein Tor nur kann auf Erden hoffen, zu genügen einem solchen Triebe. Wen der Pfeil des Schönen je getroffen, ewig währt für ihn der Schmerz der Liebe. Ach, er möchte wie ein Quell versiechen, jedem Hauch der Luft ein Gift entsaugen und den Tod aus jeder Blume riechen, wer die Schönheit angeschaut mit Augen. Ach, er möchte wie ein Quell versiechen. Ende von Tristan. Diese Aufnahme ist in der Public Domain.